Let's get some. Viele Instrumente. Bin ich zu laut? Oder bin ich zu leise? Du könntest ruhig ein bisschen lauter. Mehr Power. Power. Minus 20, würde ich sagen, kommt hier raus. Mehr. Bis kurz vor der Verzerrung. Gib alles. Ja, schon besser. Noch einen kleinen Tacken. Okay. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in mein Klo geschissen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Nee, nee, nee, nee. Thank you. We'll be right back. Thank you. Nichts gelesen. Ach jo, später mal. Aber danke für den Tipp. Ich habe mal irgendwo das Wort gesehen hier, aber ich wusste nichts mehr dazu fangen. Mit den Musikern rumhängen. Was ist denn? Stück dann rum nicht, wenn ein Herd wie ein Viertel, ein Herd wie ein Schopper, beinahe sag ich, beinahe geht das ab hier. Männer, to that note, dass das Schnüffelstück noch hier rum liegt. Röhrig, dass ich denn röhrig bin, oh Mann, das weiß ein jeder Mann.